Leben in ewiger Erdgang. Der Schöpfung goldene Krone, stetig suchend bestelltem Ziel. Gott gewordene Waffennadel lebt sich unter Yggdrasil. Wir lieben Lasse, überdrückt sich deine Arm, das höchste Gut. Werde endlich, was du bist, das Schicksal raus in deinem Blut. Das fließt in deinen Venen, nenn es Mythos oder nenn es Gral. Ritterlich muss man es beschützen, hat der Feind auch überzahlt. Mag es auch bist und einsam sein. In einer Zeit von sinnlichem Verfall. Es tut auch Hüter der Ideale, ein moderner Pazifal. Mag es auch gesund einsam sein. In einer Zeit von sinnlichem Verfall. Es tut auch Hüter der Ideale, ein moderner Pazifal. Begrüßt den neuen Tag, der sich in